Und du vertrautest ihm eine Stimme aus Feuer. Ihm, der fragte, ob die Sünde nicht Gleichgültigkeit gegenüber Lügen sei, sondern die Sehnsucht nach schnellem Ende. Dort in der Moschee von Cordoba festigtest du eine nach der anderen seine Gegensätze. Ekstasen, die die Schöpfung umfassen, den Schoß der Religion und ihrer Nemesis. Seit Kindheit sprach er jedem die Wahrheit, selbst gegen ihren Willen weder Peitsche noch Arbeitslosigkeit noch das Messer konnten die Stimme verstummen lassen, die deine war. Eine nach der anderen umringten ihn die Sünden und in jeder zeigte er seine Zärtlichkeit. Warum ich schluckste, wer zum Herrn der Heerscharen, als er seiner Fehler gedachte. Ich richte die Menschen nicht nach ihren Taten, vernahm er in der Stille, sondern nach ihrem Herzen. Und die Wahrheit durchfloss seine Ängste, Lourdes und Guadalupe, sein Panzer.